Hallöchen da draußen, was es heute gibt? Na, Kekse. Aber riecht ihr das auch? Riecht schon ein bisschen verbrannt hier, oder? Müssen wir mal nachgucken. Also wenn ihr diesen Podcast hören wollt, dann klickt jetzt auf Akzeptieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan, ja, und hier ist für euch der Mann, in dem das S seines Namens für Spaß steht. Ach Mensch, hier ist ja René, hallöchen. Ja, hallo Stefan und herzlich willkommen auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute zur 132. Ausgabe unseres Podcasts. So ist es. Und wir haben heute den 21. Februar 2023. Jawohl. Und natürlich mit dabei, sein Name ist kein personenbezogenes Datum, deswegen dürfen wir ihn nennen. Hi Marc, schön, dass du wieder mit am Start bist. Guten Abend. Ja, hallo René, hallo Stefan, grüß euch da draußen, in der Welt, in Berlin, in Deutschland, wo auch immer wir uns hört. In euren Ohren. Wir sind in eurem Kopf. Ja. Und da werden wir richtig tief eindringen in euren Kopf. Wir werden eure Gedanken manipulieren. In einer Stunde werdet ihr nicht mehr derjenige sein oder diejenige, die ihr vorher wart. Gilt übrigens auch für euch beide. So, Herr Ruffel. Ja, René sitzt. Nicht von sich auf andere schließen, René. Ja, eben. Jetzt haben wir alle deine Brille. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ja. Die Brille brauche ich nachher nur, wenn ich was vorlesen will. Ach so, okay, ist deine Lesebrille. Das ist meine Lesebrille. Ja. Ihr wisst doch, weit gucken geht ganz gut. Ja, es gibt auch Umstände, wo das sehr praktisch ist. Ja. Okay, aber dazu vielleicht einmal in einer weiteren Ausgabe. Das ist nämlich nicht. Ja, unbekannter NS Nummer 1 und FB. Unbekannter Nummer 2. Lasst uns mal loslegen. Genau. Dann legen wir mal los. Wie war eure Woche? Marc, wie war deine Woche? Na, wir haben uns ja 2 Wochen nicht gesehen. Nicht gehört sogar. Ja. Wir haben uns letzte Woche gehört. Nein, die Resi ist ausgefallen. Die ist ausgefallen, die Resi. Die Resi ist doch ausgefallen. Mit wem habe ich dann gesprochen? Du hast dann selbst Gespräche geführt. Worüber wir gerade eben sprachen, ist nochmal 2 Wochen. Ja, worum ging es in den letzten 2 Wochen? Das war relativ ereignislos. Also nichts, was weltbewegend genug wäre, um es hier zu berichten. Einzig die Tatsache, dass meine Katze jetzt komplett erblindet ist. Ach. Vergällt mir so ein bisschen unsere Urlaubsplanung. Also, die blinde Katze kannst du nicht alleine zu Hause lassen. Ja, so sieht's aus. Also alleine sowieso nicht. Normalerweise kommt jemand, der sich um die Katze entsprechend kümmert. Aber das wird dadurch jetzt natürlich irgendwie nicht einfacher. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann können wir jetzt, solange wie die Katze in dem Zustand ist und wir da keine entsprechende Regelung gefunden haben, können wir nicht wegfahren. Mhm. Das heißt, Urlaub zu Hause auf Balkonien. Und Urlaub zu Hause ist bekanntermaßen kein Urlaub. Oh, wir nennen das dann nur eine arbeitsfreie Zeit. Naja, man kann es ja auch zelebrieren. Ja. Ihr könnt gerne entsprechende Tipps abgeben, wie Tina und ich dann unsere arbeitsfreie Zeit gestalten mögen. Das ist ein Aufruf, der geht da draußen an euch Berliner, genauso wie an meine Mitdelinquenten hier an den Mikrofonen. Kann ich dir schon einen Tipp geben? Ich habe vor einiger Zeit, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, am Frankfurter Tor, ist ja eine gut befahrene Kreuzung und da ist vor dem Humana, ist doch so ein Stück Wiese mit einem Baum drauf. Und da habe ich eine Frau, sie hat sich eine Decke hingelegt und hat da FKK-Sonnen gemacht. Also das könnte ich dir zum Beispiel empfehlen. Das fühlt sich doch wie Urlaub an. Ich glaube, Marc ist nicht so begeistert davon. Atmen, ist ja auch nur eine Idee. Das ist der Trick. Weiter atmen. Jetzt bloß nicht ausrasten. Ja. René macht das extra. Der will mich aus der Reserve locken, der Penner. Das ist meine Mission heute. Das wird ihm aber nicht gelingen. Gut, also gut, Marc, das heißt, was Schönes. Aber was für ein Urlaub ist das? Ist das ein Winterurlaub? Oder reden wir von Sommerurlaub? Ich hätte die nächsten freien Tage jetzt im März und dann wieder im Juni. Das ist alles noch im Frühjahr. Dann erst wieder im September. Ach ja, man hat es nicht leicht, ne? Aber leicht hat es einen. Erstmal heißt es, leicht hat es man. Und zweitens, dir fällt also auch nichts weiter ein. Nein, und wenn Stefan jetzt nicht in die Bresche springt, dann wiederhole ich gerne meinen Aufruf an unsere zahlreiche Hörerschaft. Helft mir irgendwie. Ich fand den Aufruf ganz gut, weil ich habe nächste Woche Urlaub. Bleib natürlich zu Hause. Das passt. Ich find Balkonien ist immer recht günstig. Naja. Ja, aber günstig ist nicht schön. Ja, aber günstig kann man schön machen. Günstig also, ist nicht erholsam. Weißt du, was ich bei so einem günstigen Urlaub gern mache? Geld zählen. Ja, klingt so. Ja. Hurra. Geld ist nicht alles. Okay, nein. Also du hast nichts erlebt und das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht ändern, wie es aussieht. Ja, vielen Dank für deine warmen Worte, dieses okay. Thema betreffend. Ich würde sagen, wir wechseln Empathie ganz schnell zu René. Stefan. Empathie und René, das passt halt. Weißt du, was ich im Urlaub machen würde? Vielleicht mal so einen Empathiekurs. Apropos Empathie, Stefan, du Schlampe, mach bitte unsere Uhr an. Stimmt. Der Einzige, der hier nichts Alkoholisches trinken darf. Er hat wenigstens bitte gesagt. Okay, Uhr läuft, René. Ja, kannst deine du mir mal Zeit erklären, läuft. Stefan, warum dein Mauszeiger lila farmt ist? Mein Mauszeiger ist lila? Achso, siehst du hier drüber, ja? Geil, ja. Wa? Passt zu deinem Magenta-Hintergrund. Damit man den erkennt. Verstehe. Und das ist auch ein großer Mauszeiger. Ich habe das auch so. Bei Windows kann man das einstellen, bei Mac geht das sogar noch besser, weil du da noch mehr Freiheitsgrade hast. Und ich habe das auch extra so eingestellt auf meinen Mac-Rechnern, dass du in der Mitte ist es ein kräftiges Blau und außen ist es ein etwas helleres Cyan, also so ein Blaugrün, weil das sind definitiv Farben, die so völlig unnatürlich sind. Das heißt, du findest deinen Mauszeiger noch viel schneller. Also ich finde meinen Mauszeiger immer, indem ich ganz schnell an der Maus wackel. So, dann wird so er größer. Und das, genau. Nee, das ist wie mit deinem Feature, Penis. So, prinzipiell ist das, macht ihr das nicht so, wenn ihr nicht wisst, wo der Mauszeiger ist, mit der Maus wackeln und dann so groß schauen, wo es sich bewegt hat? Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht mehr so häufig an Sachen rumwackel. Nee, und Mac hat das richtig gut gelöst, dass beim Wackeln dann der Mauszeiger auch noch größer wird, weil diese Art und Weise, den Mauszeiger zu suchen, offenbar nicht einzigartig ist. Ja, das machen sie gut, es funktioniert. Ja. Ja, wir haben ja immer mehr Bildschirme und immer krassere Bildschirmauflösungen. Und da finde ich manchmal den Mauspfeil dann halt nicht oder muss ein bisschen suchen. Aber Windows. Ach, bei dir heißt der Mauspfeil, bei uns heißt der Mauszeiger. Ja, bei mir ist auch Maus. Oder ist das jetzt ein besonderer thüringischer Dialekt? Es ist ein Mauszeiger, obwohl er ja eigentlich ein Pfeil ist. Da hat der Stefan irgendwie schon recht. Ja, ne? Ja. Ist ja ein Pfeil. Unter Windows gibt es ja noch die Hilfe mit der Steuerungstaste. Das seht ihr jetzt hier in dem Freigabildschirm nicht, aber wenn du die drückst, dann flackert der ja so. Und dann siehst du ja auch. Nein, er flackert nicht, sondern es wird ein so kleiner Kreis eingebildet, eingeblendet. Ach so, ein Kreis, der immer kleiner wird. So ein Nahkreis, genau. So ein Wum. Ja. Genau. Dann wäre noch und außerdem, cool, wenn das heißt er ein doch Geräusch Mauszeiger. Und das heißt doch Mauszeiger und nicht Mauspfeil, weil der Mauszeiger hat momentan die Form eines Pfeils. Aber wenn er den Mauszeiger an den Rand des Fensters bewegt, dann ändert sich die Form des Mauszeigers. Zum Glück habe ich nicht so eine Kollegin auf Arbeit. Und das Ding ist ja, wenn ich sage nur die Wahrheit. Wenn du mit dem Mauszeiger über einen Link gehst, dann wird der Mauszeiger zu einem Pointer. Handpoint. Nee, Pointer, weil die Cursor, die CSS-Anweisung, Cursor hat dann den Wert Pointer. Pointer, genau. Also sind wir Nerds. Ja. Und jetzt, ich würde sagen, die letzten zwei Zuhörer retten wir uns jetzt noch in die fünfte Minute unseres Podcasts. Indem wir über Mode reden. Hast du was Modemäßiges erlebt letzte Tage? Oder hast du wenigstens Depeche Mode gehört? Nein, aber es war Konzert. Konzert? Ne? Ja. Wo waren wir denn? Da kann ich eine Story erzählen. Ich war ja letzten Donnerstag in Königs Wusterhausen wieder beim Volleyball. Und als ich halb eins mit dem Nachtbus hier angekommen bin, da stieg doch auch mein Nachbar aus dem Bus. Und ich dachte mir, was macht denn der um die Zeit da? Und da meinte er, ja, kommt gerade vom Depeche Mode Konzert. Ich habe was Neues. Dann erzähl doch mal. Warst du beim Depeche Mode Konzert? Nee, ich habe aber was erlebt. Ah. Und zwar, ich habe neulich nach dem Abendessen am Wochenende ganz entspannt mich mit meinem Nachtisch-Eis, so ein Waffeltütchen, Überbleibsel von Valentinstag, ne, schwarze Tüte und dann so in Rosenform das Eis da drin. Mir ganz entspannt auf die Couch gesetzt und da habe ich auf einmal einen verbrannten Geruch wahrgenommen und ich weiß nicht, wie ihr da tickt. Bei mir gehen sofort die Spider-Sensoren hoch. Ich bin sofort in absoluter Hab-Acht-Stellung und renne wie ein Trüffelschwein durch die Gegend, um die Quelle des Geruchs zu finden. Kennt ihr das bei verbrannten Gerüchen? Na, selbstverständlich. Ja, geht dem auf jeden Fall nach, ja. Und mir lässt das keine Wenn man weiß, man hat selbst nicht gefurzt, dann sollte man wirklich Obacht haben, ja. Und das geht mir, also mir passiert das häufig bei elektrischen Geräten, ne, wenn die warm werden und die sind da Staub drauf oder man das Gehäuse fängt an, auch einen Geruch abzugeben. Ist es so? Kennst du das? Ja. Deswegen elektrische Geräte auch gerne mal entstauben und nicht immer nur im Jahresrhythmus. Aber es gibt noch etwas, was diesbezüglich entsprechende Gerüche ausströmen kann, und zwar eure Heizungen. Ja, wenn die Heizung im Winter läuft und ihr habt den ganzen Sommer irgendwie nicht benutzt und dann im Herbst nicht sauber gemacht, dann hat sich da viel Staub angesammelt, dann wird die Heizung, was weiß ich, die bollert mal hoch, weil ihr, was weiß ich, mal Stoßlüften gemacht habt und das Thermostat nicht runtergestellt habt. Oder ist es so kalt draußen, dass denn der Frostschutz anspringt? Das heißt, das Ventil wird selbsttätig öffnen und einfach mal einen Boost geben auf die Heizung. Und dabei können dann eben diese verbrannten Gerüche auch entstehen. Ja, also geht offenbar allen gleich. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen. Diese Suche nach dem Verursacher hat dann so allerhöchste Priorität. Unbedingt, klar. Ja, genau. Kann aber auch jemand sein, das haben wir hier bei uns öfter. Ich wohne ja am Rand einer Siedlung, wenn so ein Hausbesitzer einfach mal seinen Kamin anschmeißt. Genau, aber letztendlich geht es ja darum, sicherzustellen, dass man selber nichts mit dem Brandherd zu tun hat. Ganz so, genau. Dass man selber nicht brennt. Das würde man ja merken. Also bin ich wie ein Trüffelschwein dann durch die Wohnung gerannt, um die Brandursache zu finden. Und eine meiner ersten Aktivitäten ist in so einer Situation Küche. Immer der Wunsch, nee, dass es von draußen reinkommt. Mhm. So, jetzt ist natürlich Fenster zu, weil wir haben Februar. Es war 22 Uhr, da hat man kein Fenster mehr offen, also eigentlich eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich die Balkontür aufgemacht, bin rausgetreten, einen Schritt auf den kalten Balkon in meiner kurzen Hose und tatsächlich, der Geruch kam von draußen. So, Thema erledigt, ne? Hab mich also wieder auf die Couch gesetzt, aber dann brennt woanders. nee, genau, das Thema ist doch nicht erledigt. Hallo? Bei uns ist so, ich wohne auch am Stadtrand und da ist es tatsächlich so, dass irgendwo ganz weit weg mal was brennt. So, aber das Thema war dann, als ich auf der Couch und meine Eistüte wieder saß, dann in dem Moment, wo ich mich hinsetzte, doch nicht erledigt, weil ich dachte, okay, jetzt wäre es noch cool, wenn es auch nicht im eigenen Haus brennt. Ne? Also bin ich nochmal raus mit meinem Eistütchen und meinen kurzen Hosen auf dem Balkon bei dem arschkalten Wetter, beugte mich über den Balkon und guckte mit dem Gesicht in die Rauchwolke rein. Also es kam von zwei Balkonen unter mir. Ganz schlecht. Kam eine riesen Qualmwolke. Aber weil es so dunkel war ja schon spät, war für mich nicht zu erkennen, was es ist. Also bin ich in meine Stiefel geschlüpft, mit dem Eis in der Hand, mit meinen kurzen Hosen und bin zwei Etagen tiefer, hab da geklingelt, dachte natürlich auch, wird wahrscheinlich keiner da sein, weil sonst hätten die schon selber irgendwie die Feuerwehr gerufen. Und dann macht der unter mir auf, guckt mich an, guckt mein Eis an und ich dachte, ja, ich habe tatsächlich gerade was Besseres vorgehabt. Eis mitgebracht. Und ich sage zu ihm, bei euch auf dem Balkon brennt. Dann guckt er mich an und sagt, nee, wir grillen gerade Hamburger. Wir grillen gerade Burger. Dann denke ich, hä? Wie kann man im Februar mitten in der Nacht Burger grillen und dann noch auf eine Art und Weise, dass das halbe Stadtgebiet denken muss, irgendwo brennt gerade irgendwas ab und er offenbar merkt das gar nicht? Bitte. Erstens. Rauch zieht nach oben. 22 Uhr ist nicht mitten in der Nacht. Es kommt einem natürlich alles sehr viel später vor, weil es schon so früh dunkel wird. Ja. Weißt du, 22 Uhr zu dieser Jahreszeit denn eben schon richtig, richtig dunkel ist. Das zum einen. Zum anderen, es gibt unglaublich viele dämliche Penner da draußen, die keine Ahnung vom Grillen haben. Ja, das hatte ich in dem Moment. Die sehen einfach nur so, Ja, genau. Die sind einfach nur, Mikrowelle kocht mit Zauberei. Ich nehme einfach mit Metallgrill, hau irgendwie Feuer drunter und oben drauf Fleisch. Den Rest macht Mutter Natur dann schon. Naja, ja, und dann gibt es natürlich Mörder-Rauchentwicklung, wenn da viel Fett im Spiel ist zum Beispiel, oder wenn die Flammen zu hoch sind oder beides zusammenkommt, sucht er was raus. Es ist ja ein Grill mit Deckel, deswegen frage ich mich, die Bulette, die da drauf putzelte, die muss dann schon ordentlich belastet gewesen sein. Entschuldige, meine Gäste mögen ihren Burger gerne durchgebraten. Ja, es gibt aber einen Unterschied zwischen durch und tot gebraten. Außerdem, am besten schmeckt dieser Scheißburger, wenn du ihn medium brätst. Entschuldigung, wir haben nur tiefgefrorene Patties, die muss man durchbraten. Ja, dann leck mich am Arsch und zieh aus. Also, ja, das Ding ist, der Grill war ja auch, ich kenne den Grill, den wir auf dem Balkon stehen haben, der ist so groß, da brauchst du eine Genehmigung, dass der Balkon das gewichtstechnisch überhaupt halten kann. Und vor allem, es war, ich sag mal so, für mich war ja dann fein, ich wusste, wo es herkommt, das ist ja immer das Wichtigste in der Situation, das Feuer war offenbar unter Kontrolle, halbwegs. Und dann setze ich mich wieder auf meine Couch und ey, wirklich, wir hatten Fenster und alles zu, aber es hat so in der Bude und dann habe ich es auch gemerkt, nach verbranntem Fett gestunken. Und es ist so, das kommt unter den Fensterbrettern. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also Fenster sind ja nicht hundertprozentig dicht, sondern da muss ja Luft zirkulieren. Und bei uns ist das unter den Fensterbrettern. Und dieser Gestank ist halt einfach durch diesen Schlitz durchgekrochen in unsere Wohnung. Und du kannst ja nicht mal lüften, weil dann hast du ja die volle Breitseite. Ja, naja, egal. Ich werde, es wird definitiv zum Geburtstag ein Grillbuch geben. Mhm. Muss man rausfinden, wenn der Geburtstag hat. Das war hoffentlich ein Elektrogrill, oder? Ich glaube, es war ein Gasgrill. Ja, auf jeden Fall mit Flamme. Ja, mit Elektro war das hundertprozentig nicht bei so einer. Ja. Also, das kriege ich hin, das kriege ich nicht mit einem normalen Grill hin. Also, da weiß ich nicht, was ich da machen muss, aber das Ding auf die Glühstäbe legen. Ja. Du musst einen Elektrogrill nehmen und ordentlich Brandbeschleuniger oben drauf machen. Ja, oder zwei Drähte in die Steckdose stecken einfach. Genau, hört nicht auf die Tipps von den beiden. Das apropos Tipps, das hat natürlich überhaupt nichts mit Tipps zu tun, aber Stefan, mich würde ja brennend interessieren und ich verwende an der Stelle bewusst das rollende R unserer süddeutschen Freunde und deren Sympathisanten. Aldi, weil ich wissen möchte, wie hast du denn die letzten zwei Wochen erlebt? Gibt es irgendetwas zu berichten aus deinem doch bewegten Leben? Hat er doch erzählt, Volleyball. Ich war beim Volleyball. Das ist so, als ob er gesagt hätte, ich war jeden Tag einmal auf Klo. Nee, ich will die Details. Ja, nee, eigentlich besteht mein Leben zurzeit sehr aus Volleyball und aus Programmieren. Das ist so mein Lebensinhalt aktuell. Jetzt mache ich noch einen kleinen. Klingt nicht so, als ob du Spaß dabei hättest. Ich mache kurz einen ganz miesen Move. Der eine ist, ihr müsst euch unbedingt die Outtakes anhören, weil dann wisst ihr, was Stefan braucht. So, jetzt habe ich Stefan erstmal an die Wand genagelt damit. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Und dann die zweite Sache ist, in den Outtakes gibt es auch was komplett gepiept ist. Könnt ihr euch trotzdem anhören? So, die zweite Sache, die schon mal. Nein, die Outtakes wird es nicht geben, von denen du sprichst, weil bei mir da die Aufnahme noch nicht lief. Gott sei Dank. Ja, das werden wir sehen, das kriegt Stefan schon hin. Und sehen wir dann schon. Die dritte Sache ist, die programmiertechnische Geschichte hat ja einen baldigen Anlass. Ich weiß jetzt schon, ihr könnt euch auf etwas freuen. Ja, es ist noch ein paar Monate Zeit. Wollen wir das nur anteasern oder schon? Nee, wir können es erstmal nur anteasern. Wenn es in ein paar Monaten ist, dann kann es ja nur mit der Fußball-WM zu tun haben. Ja, hat es auch. EM. Wir machen natürlich, wir suchen auch im Rahmen dieses Podcasts wieder den fußballaffinsten Zuhörer. Oh ja. Oder den fußballaffinsten Freund eines Freundes unserer ZuhörerInnen. Unseres Schneeballsystems der Zuhörer. Genau. Mehr dazu in den kommenden Ausgaben. Es wird ein Tippspiel geben, so viel sei schon mal verraten. Aber wie ihr euch da anmelden könnt, und da programmiert Stefan gerade ganz toll dran. Und so ist es. Damit ihr wisst, welche Rolle ich bei der ganzen Sache spiele, guckt euch mal The Social Network an. Ich bin der Typ, dessen Name dann nur über einen Anwalt unten in den Credits stand. So, haben wir das auch geklärt. Ja, wunderbar. Da werden wir jetzt noch öfter drüber reden, fürchte ich. Ja. Nee, ich freu mich drauf. Das ist genau, man merkt, Marc interessiert das überhaupt nicht. Und was Marc in so einer Situation doch macht, der steht einfach auf und geht. Genau, ja. Wie im Unterricht einfach. Ja? Steht er auf und geht. Wie im Unterricht. So ist es. Du ich hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, ja. Marc hat immer Tafeldienst gehabt. Wahrscheinlich. Gut. Tafeldienst. Da würde ich sagen, Stefans Uhr geht heute falsch. Die geht ungefähr 10 Minuten nach. Was? Wollen wir denn zum Hauptthema kommen? Ja. Es gibt ein Hauptthema? Ja, WhatsApp. WhatsApp. Ja, Marc. WhatsApp mit euch. Du hast es neulich mit eingebracht. Du hast gesagt, du wirst gezwungen, in Gruppen zu sein, in Familiengruppen, im WhatsApp, deren Sinn du nicht verstehst. Nee, warte, hast du nicht gesagt. Hört Familie zu? Ja, natürlich, die hören alle zu. Rauspiepen? Jeder, der mich hier gekannt hat, hört diesen verdammten Podcast. Selbstredend. Was mir widerfahren ist, ist Folgendes. Es gibt, wie ich festgestellt habe, eine Tabuzone in unserer Gesellschaft, die wir nur umschreiben können als WhatsApp-Gruppen mit blöden Videos. Es gibt einfach so Gruppen, in denen passiert eigentlich gar nicht viel. Es ist nicht so, dass die Leute, die dort Mitglied sind, jeden Tag irgendetwas aus ihrem Leben berichten oder dass man sich dort irgendwie groß unterhält, sondern es wird einfach nur mit einer verwirrenden Regelmäßigkeit und einer stoischen Zuverlässigkeit werden völlig sinnlos irgendwelche vermeintlich witzigen Videos dort gepostet. Unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Länge. Und die Frage ist, wie kann man sich solcher Sachen erwehren? Wie kommt das überhaupt zu diesem Trend? Marc, was ist da schiefgelaufen? Das wäre die einfachste Lösung. Ja, eben. Ja, nee. Das aber mit dem Gruppe verlassen, ist das schwierig. Ist, nein, genau, es sind einfach Gruppen, die man nicht ohne weiteres verlässt. Also man befindet sich dort an einer Zwickmühle. Es gibt einen kleinen Tipp, den ich irgendwo gefunden habe. Dort hieß es, und ich zitiere, wenn mir in WhatsApp-Gruppen zu viel los ist, dann frage ich einfach, ob heute jemand mit mir zum Sport will und genieße 2 Tage lang die toten Stille. Ja, guter Tipp. Aber ich glaube, damit ist es auf Dauer denn auch nicht getan. Ich würde ganz gerne, bevor wir zu einer möglichen Lösung des Problems kommen, euch eher fragen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ja. Und wie ihr wohl meint, dass es zu diesem doch wirklich zweifelhaften Verhalten der Protagonisten dann also kommt. Genau, kann ich, ich habe 2 verschiedene Fälle. Ich habe einmal die Situation, dass es gar keine Gruppe, sondern ein Chat mit einer Person aus meiner Familie, von der ich regelmäßig so eine Bilder wie Guten Morgen, hab einen schönen Tag, guten Mittag, schönen Nachmittag, schlaf gut, gute Nacht. So eine okay, Bilder. Schönen Gruß an deine Mutter. Nee, ist das nicht meine Mutter. Ist tatsächlich nicht meine Mutter. Auf jeden Fall, ja, das kommt uns etwas komisch vor, das ist aber ein Generationsproblem, glaube ich. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man sich die Motivation der Person mal angucken. Und mit diesen Bildern, die man im Internet runterladen kann, mit diesem hab einen schönen Tag, guten Morgen, ne, die sehen alle grafisch nicht so anspruchsvoll aus, aber das ist, du gibst den Leuten ein Stück Kreativität in die Hand. Ne? Sie können selber ein passendes Bild aussuchen und können damit etwas zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das ist das, was man dahinter verstehen muss. Ich wurde tatsächlich von diesen Personen schon gefragt, ob mich das stört mit den Bildern. Wahrscheinlich, weil ich nicht drauf reagiere. Und dann habe ich geantwortet, nee, ich finde das nett. Aber die Erwartungshaltung ist tatsächlich gelogen auch, hast du. ich verstehe die größere Motivation dahinter. Und ich habe schon lange keine Bilder mehr bekommen. Das ist mir jetzt übrigens auch gerade so aufgegangen. Genau, das ist die Sache, wo ich quasi, wie du es jetzt vielleicht bezeichnen würdest, in der Opferrolle bist. Ich habe da noch einen anderen Fall. Stefan, kennst du das auch, diese Opferrolle, so wie Marc jetzt gerade beschrieben hat? Ich weiß nicht, ich kann da nur den Kopf schütteln und frage mich echt, ihr müsst doch eure Leute einfach erziehen. Erstens, ich habe natürlich auch viele Gruppen, aber ich habe auch viele Freunde, die ab und zu mal sowas schicken, aber dann mache ich es wie René, ich antworte einfach nicht und lösche das direkt. Weil ich mich halt auch. Darum geht es ja nicht. Ja, und pass auf, du bist ja dann passiv-aggressiv, aber auch nur dir selbst gegenüber. Das einfach nur zu ignorieren und zu löschen, das ist doch nichts, was der Gegenüber irgendwie bemerken würde. Doch, das tust du doch noch für dich. Und deswegen lässt es nach. Und ich habe eigentlich. Nein, darum geht es den Leuten überhaupt nicht. Ich reagiere auch nicht drauf. Viele nutzen das ja jetzt als Status. Die machen so eine Bilder in den Status. Da kannst du dich ja nicht gegen wehren, aber letztendlich habe ich mittlerweile kaum Leute, die mir sowas schicken. Aber warum sollte man sich auch dagegen wehren, wenn es eine Ausdrucksform der Person ist? Ja, das, aber ganz ehrlich, ja. Ey, Stefan, wenn ich mir angucke, was du in deinem Status postest, ja, da könnte da auch mal sagen, das interessiert doch keine Sau, ich will doch keinen Nachrichtenkanal haben. Ich lese dein Zeug übrigens, weil mich interessiert, weil es Teil deiner Persönlichkeit ist und weil du sehr informativ bist. Ja. Aber und so weil ich den Fernsehturm noch nie aus dieser Perspektive gesehen habe. So ist es. Genau. Stefans WhatsApp-Kanal heißt auch der Fernsehturm mit all seinen Facetten. Ja, so ist es. Ne? Und zwar heißt der 365, nicht weil er sich 365 Grad drehen kann, sondern weil es 365 Tage am Jahr ein Bild vom Fernsehturm gibt. So sieht es aus. Aber lass doch die Leute machen. Also man hat ja doch jetzt auch Mittel und Wege, sowas zu muten und zu ignorieren. Das stimmt. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem zweiten Fall, weswegen ich das so verstehe. Mir passiert manchmal auch, dass ich im Netz Dinge sehe, die finde ich einfach, ich könnte mich bepissen vor Lachen. Und dann denke ich so, ich finde es so lustig, ich muss das einfach jemand anders zeigen. Mhm. Und dann teile ich das in unserer Firmengruppe. Firmengruppe? Ja. Weil ich finde, dass die Kollegen sich auch darüber freuen sollen. Ist jetzt natürlich dann auf einem anderen Niveau, ne? Also passt natürlich dann, also ich hoffe, die Kollegen sehen das auch so, aber es ist ja dem Niveau der Kollegen angepasst. Das heißt, es hat ein sehr hohes kreatives Potenzial, so, was ich dann da, genau. Mhm. Also es ist dann akademischer Humor quasi. Ja. Mhm. Ja. Nee, also. So, wo ist das Problem? Ja, Stefan meinte irgendwie, man muss sich die Leute einfach erziehen. Das ist natürlich nicht nur. Aber warum? Das ist natürlich völlig ignorant und arrogant. Ja. Nö, warum? Das ist doch eine Kommunikationsform. Ja, genau. Du tust so, als ob es das Leichteste der Welt wäre, um zu irgendjemandem hinzugehen und zu sagen, lass das. Das Internet ist diesbezüglich ein Freiraum und das genießen die Leute auch und das praktizieren sie eben auf diese doch sehr, sehr zweifelhafte Art und Weise. Weil es ist ja auch irgendwie übergriffig, ja, wenn dich die Leute ständig mit diesen Videos irgendwie bombardieren. Du kannst den Kanal muten, aber damit beschneidest du dich ja auch selbst, weil es ist ja nicht gesagt, dass da nicht auch irgendwie mal was Informatives rumkommt. Ja, und wenn ich den Kanal komplett mute, dann kriege ich das ja nicht mit. Wenn es eine Kommunikationsgruppe ist, dann kann man sich auf ein Kommunikationslevel einigen. Wollte also von daher, das kann man klären. Stefan, ich bin trotzdem nicht deiner Meinung. Bei jemandem zu bestimmen, was er in seinem Status postet, ist einfach nicht dein Recht. Das kannst du scheiße finden. Wie? Wenn jemand, jetzt bist du ja beim Status, ist ja wieder was anderes. Achso, okay, das hört sich so an, als wenn dich das auch stört. Nee, in einer Kommunikationsgruppe. Nee, ich hab ja nur gesagt, also es gibt halt Leute, die machen genau sowas in ihren Status, da kommt halt ganz viel, guten Morgen und hoi, ich wünsche euch einen schönen Tag. Also ich finde, du kannst nicht, ich habe einen anderen Fall noch. Jetzt bin ich echt gespannt. Und zwar auf Insta ist mir mal untergekommen, da ist jemand, der auch regelmäßig Sachen postet, die halt mit ihm persönlich zu tun haben und so, ist halt komplett so, ist halt, was der halt gerne an die Öffentlichkeit bringt von sich. Und dann kam irgendwann mal eine Story auf Insta, wo stand, ganz ehrlich, wenn ihr nicht auf meine Storys reagiert, dann sperre ich euch. Wo ich so denke, ey, sag mal, du kannst doch nicht irgendwas posten und von mir jetzt verlangen, dass ich dein Content kommentiere. Ja. Also ja, die Leute begreifen nicht, wie die Medien funktionieren. Ja, das ist halt übergriffig. Ja, das war übrigens ein jüngerer Mensch, also hat jetzt nichts mit Alter zu tun, sondern also man muss doch das Medium mittlerweile kapiert haben. Jeder kann posten, was er will. Wenn ich es nicht sehen will, muss ich Mittel und Wege finden. Wenn ich belästigt werde, wie du das sagst, also wenn jetzt jemand in einem Firmenchat ständig lustiges Zeug postet, dann würde ich demjenigen sagen, René, kannst du mal bitte aufhören. Und es ist reiner Zufall, dass wir denjenigen hier René genannt haben. Ja, das ist reiner Zufall. Heißen ja alle René. Ja. Genau. Diese Leute heißen alle René, so viel ist mal sicher. Diese Renés. Ja, also wie gesagt, ich habe eher dieses Problem weniger und da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich kenne halt auch Zeiten, wo man halt viel damit zugemüllt war, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr. Und das ist Stefan, da kannst du ja noch glücklich sein, dass du Content siehst, den die Leute selber posten. Richtig. Ich hatte ja den Fall gehabt, dass ich einen guten Bekannten, der in England lebt, der postete auf Insta, in Story und im Beitrag, dass er 10.000 Pfund überwiesen bekommen hat, weil er 100 Pfund in Bitcoins investiert hat. Als Beleg gab es einen Screenshot von seinem Homescreen, da war sein Gesicht zu sehen, da war das Datum von heute, die Uhrzeit, die aktuelle, eine kleine Meldung von seiner Bank, ne, diese Pop-up-Meldung, und da stand drin, ihm wurden gerade 10.000 Pfund überwiesen. Und dann hat er natürlich auch noch gesagt, hier, wenn ihr auch Geld verdienen wollt, dann geht bitte auf den und den Kanal. So. Und also ich habe wirklich lange an der Nummer gegrübelt, weil der ist für mich sehr kredibil. Das heißt, was der postet, dem Ding vertraue ich. Aber es ist natürlich augenscheinlich ein Fake gewesen oder ein Scam. Ja. Ja. Und jetzt habe ich nur überlegt, aber Moment mal, haben die dem sein Handy geklaut? Weil es war ja sein Homescreen zu sehen. Da war seine Fratze auf seinem Homescreen. Also das war wirklich sein Gesicht. Es war aktuelle Uhrzeit. Das war diese Meldung eingeblendet. Und ich dachte, wie zum Teufel sind die an den sein Handy gekommen? Ja. Tja. Ein Zauberer verrät nie seine Tricks, René. Ja. Ich habe dann gegoogelt und dann habe ich festgestellt, also ich bin ja dann sehr kritisch, ne? Meine erste Anlaufstelle bei sowas ist ja dann auch, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, mimikama.org, eine Plattform, die sich vor allem um Facebook-Fakes und Scams kümmert und da aufklärt. Und ich habe tatsächlich Fälle gefunden, da stand, da werden Leute gezwungen, Videos zu posten, wo sie sagen, ja, hier, ich habe richtig fett Kohle gemacht mit Bitcoins, damit sie dann ihren Zugang zu ihrem Insta- oder Facebook-Account wiederkriegen. Ja, die Sache hat sich dann aufgelöst, also das war tatsächlich, der Account war gehijackt, also da hat jemand die Kontrolle gekapert. Gekapert, das ist das deutsche Wort, genau. Und ja, dann war das Rätsel auch schnell, also das hat sich für mich auch schnell gelöst, wie sein Homescreen zustande kam. Die haben einfach sein Profilbild genommen, was ja in hoher Auflösung im Netz dann, wenn man sie auskennt, zu finden ist, und haben mit seinem Profilbild einen Homescreen von einem Handy gefaked. Ja, also schon mega fies für Leute, die vielleicht nicht so kritisch Dinge hinterfragen. Da kommen wir ja genau zu dem Punkt. Warum findet man bestimmte Sachen von einem im Netz? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich hasse Kriminelle. Ja, das auch. Ich habe, um gleich noch einen zweiten Fall ins Boot zu führen, ins Boot, sagt man das so? Nein. Nein, ins Boot holen wollen, das ist ja nicht. Ins Feld zu führen. Dankeschön. Hier ist übrigens der Mann für die Redeanwendungen. Hallo Marc. Ja, servus. Nee, genau. Also ich werde einen anderen Fall noch ins Feld führen. Ich bekam kürzlich einen Anruf von meiner Mutter, ob alles okay ist. Ich sage, warum soll denn nichts okay sein? Ja, sie hat auf Facebook einen Beitrag gesehen, der wurde von einem, von jemandem gepostet, von einem Bekannten. Da stand drin, schwerer Unfall mit so und so viel Verletzten und einem Kind. Ein Videobeitrag, also man konnte, da war so ein Videofile auf dem Vorschaubild, und da stand XYZ mit René und 10 weiteren. Ne? Da war natürlich sofort die der Panikgedanke, ich sei da irgendwie involviert. Und ja, auch das ist natürlich nur ein Scam gewesen. Und der lässt sich zum Beispiel bei mimikama.org nachlesen, der und viele andere. Denn dieses Video, was vermeintlich ein Video ist, ist natürlich kein Video, sondern das soll animieren, da drauf zu klicken, weil jeder will natürlich, also auf dem Bild war zu sehen, ein zerfetztes Auto. Und wenn man draufklickt, dann wird man sehr geschickt dazu verleitet, irgendwo seine Zugangsdaten einzugeben, um das Video sehen zu können. Und in dem Moment, wo du deine Zugangsdaten eingibst, wird in deinem Namen dann der gleiche Beitrag oder ein ähnlicher gepostet. Und so verbreitet sich dann Unsinn. Wie ein Lauffeuer. Ja. Ach, das Internet ist schon brutal, oder? Ja. Ja. Dabei gibt es so viele Schutzmechanismen. Da ist ja mega viel im Gange. Ne? Ich sag nur DSGVO, die ganzen Cookie-Consent-Geschichten und so. Ja. Ja, das mit dem Cookie-Consent ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Nochmal für die Hörer da draußen, Consent ist jetzt einfach nur ein nicht deutscher Begriff, heißt nur so viel wie: Du kommst auf eine Webseite und musst die Cookies dann irgendwie bestätigen. Genau, ja, es geht um das Consenten. Also genau, ich muss es einfach zustimmen. Aber das ist zwar schön, dass das im Rahmen der DSGVO oder ja, dass das jetzt irgendwie eingeführt haben, dass man bei den Cookies irgendwie zustimmen muss und dass die Website-Betreiber da nicht machen können, was sie wollen. Nur haben sie jetzt endlich nach einigen Jahren, wo sie sich das angeguckt haben, festgestellt: Oh, das ist alles andere als bedienerfreundlich. Ihr kennt das selber. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte das jetzt bitte anpassen. In den seltensten Fällen, behaupte ich jetzt mal, obwohl, ich will nicht ungerecht sein. Also du hast Websites, da ist es ganz einfach, da kommst du auf die Website und hast du drei Möglichkeiten. Ja, ich möchte zu einem zustimmen, nein, ich möchte mir das nochmal im Detail angucken und dann hast du noch einen dritten Button, auf dem steht, ich möchte alles ablehnen. Das sind die netten Websites. Das ist aber leider nicht der Regelfall, sondern der Regelfall ist dann, dass du darauf kommst und kannst dann sagen, ja, ich stimme allem zu, lass mich mal endlich irgendwie an den Inhalt der Website. Oder aber ich kann mir das alles irgendwie im Detail angucken, dann kommst du auf eine andere Seite und dann hast du dann wahnsinnig viele Einträge. Und manche davon, da kann René vielleicht gleich noch was zu sagen, sind wie so ein Rabbit Hole, wie so ein Kaninchen bauen, den du da reinfällst. Das heißt, du kriegst hinter eine riesen ellenlange Liste, wo du siehst, wo deine Daten dann gegebenenfalls überall hin geteilt werden. Und das ist nicht unproblematisch. Ja, aber vielleicht erstmal zu den Cookies an sich. Für die unter euch, die nicht wissen, was das ist, ist kein Keks. Oder die sich vielleicht fragen, ja, natürlich Cookie, das lese ich jeden Tag. Mhm. Aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Es ist technisch möglich und das ist nicht erschreckend und nicht neu, sondern sogar sehr hilfreich. Es ist technisch möglich, dass eine Webseite Informationen von euch speichert. Das heißt, wenn ihr irgendwann nochmal wiederkommt, dann kann die Webseite diese Informationen abrufen. Sagen wir mal nicht Informationen von uns, sondern über uns. Über uns, ja genau. Also sagen wir mal so, die Webseite kann ohne Probleme kann man mit einer Webseite auslesen, was ihr für ein Betriebssystem habt, welchen Browser ihr benutzt, welche Bildschirmauflösung ihr habt, wie groß euer Fenster gerade aktuell auf dem Bildschirm ist. Das lässt sich tatsächlich auslesen. Und mit der Information wird heutzutage auch sehr viel angefangen. Damit werden nämlich Auswertungen im Hintergrund gefahren. Profil. Wie viele Leute kommen vom Handy? Was? Ein Profil wird da auch schon erstellt. Ja, aber das würde ich noch nicht als Profil sehen. Davon, ja. Genau, das ist erstmal eine technisch hilfreiche Information, weil so entwickelt sich das Internet in die Richtung Mobilität. Ja. Denn immer mehr Webseitenbetreiber stellen fest, dass der Großteil der Leute jetzt mit Mobilgeräten kommt. Alle schöne Informationen sind auch nicht kritisch. Kritisch sind die Informationen über euer Verhalten vielleicht sammeln, weil mit so einem Cookie ist es möglich, zum Beispiel, ihr klickt irgendwas an, dann kann sich die Webseite, klar, die kann sich das auch auf den Server schicken und sagen, also sprich, die Webseite kann nur Informationen sich holen und sagen, ah, der hat das und das angeschaut in der und der Reihenfolge, so und so lange auf dem Artikel verweilt, ne? Wenn du aber wiederkommst, weiß die Webseite nicht, dass du bist. Deswegen legt sie sich manchmal eine kleine Information ab, wo sie dann sagt, ha, der war letzte Woche schon da. Ne? Also sie erzeugt quasi eine Kennung einen für euch. Ein Schlüssel. Das ist ein personenbezogenes Datum. Naja, das ist ja noch nicht personenbezogen, weil keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können. Da die IP-Adresse, das ist nämlich die Adresse, mit der ihr quasi Webseiten anfragt, die wäre personenbezogen. Und da scheiden sich ja die Geister, weil die Theorie ist, personenbezogen heißt, man kann Rückschlüsse auf die Person, auf eine natürliche Person ziehen. Macht es mal nicht so technisch, weil wir haben natürlich auch Hörer, die wenig davon Verständnis haben. Okay, dann ignorieren wir dieses Faktum einfach, weil ja, das ist wirklich auch eine technische Diskussion an der Stelle. Was Stefan sagte, ist das Thema Profiling, ja, es können Informationen über euch angelegt werden und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass ihr unter myaccount.google.com euch angucken könnt, was zum Beispiel Google von euch hält. Ihr werdet nämlich aus Werbegründen in bestimmte Profile eingestuft. Wenn ihr dort unter der genannten Webadresse, die es natürlich in den Shownotes auch gibt, die werden wir gleich nochmal nennen, wenn ihr da auf Daten und Datenschutz geht, dann findet ihr einen Bereich personalisierte Werbung und da seht ihr mal, in welche Cluster ihr eingeteilt werdet. Da wird der Familienstand wird versucht zu ermitteln. Es wird versucht zu vermitteln, der Bildungsstatus, in welcher Branche ihr tätig seid, wie groß euer Arbeitgeber ist, ob ihr Eltern seid und wie eure Wohnsituation ist. Und guckt euch das wirklich mal an und dann werdet ihr sehr erstaunt sein, wie genau ihr halt schon eingestuft wurdet und das einfach dahingehend, wie ihr euch im Internet bewegt und verhaltet. Und ich hatte heute, ja Marc? Na, vorausgesetzt, man hat nicht dem Datensammeln von Google irgendwann mal widersprochen. Richtig, die Möglichkeit gibt es nämlich. Aber also bei mir zum Beispiel sind diese Informationen alle überhaupt nicht vorhanden. Was ich jetzt, ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen erkundigt im Vorfeld dieser Folge und dachte so, das ist eigentlich schade. Ich kann da an der Stelle überhaupt nichts zu beitragen, weil über mich wurden da keine Informationen gesammelt. Also die Möglichkeit gibt es. Genau, das liegt ja auch in der Hand und da sind wir bei der DSGVO. Der Grund der DSGVO ist ja, die sperrige Abkürzung steht für das viel sperrigere Wort Datenschutzgrundverordnung. Es geht darum, dass ihr das Recht habt, selber zu entscheiden, wer was über euch weiß. Also eure persönlichen Daten gehören euch und deswegen könnt ihr es selber steuern. Und ich wollte nur nochmal, mir wurde heute etwas gezeigt, was ich mega interessant fand. Ist es mittlerweile möglich, dass man anhand deiner Informationen, also wenn du jetzt auf eine Webseite gehst und möglicherweise Spuren hinterlässt, dann können ähnliche Leute ermittelt werden, die wie du sind. Und die werden dann gezielt mit Werbung bespielt und das ganze Thema, da geht es auch nur um Werbung. Google bietet es halt an zu sagen, nenne mir ganz genau die Zielgruppe, die du als Werbetreibende haben willst. Sag mir, wie alt die sein sollen. Sag mir, wie viel Geld die verdienen sollen. Sag mir, ob die Kinder haben sollen. Sag mir, wo die wohnen sollen. Das kannst du ganz genau bei Google Werbung angeben. Das nennt man halt Targeting. Ne? Also du legst eine Zielgruppe fest. Und das Coole an der Sache für jeden Werbetreibenden ist, dass man die sogenannten Streuverluste reduziert. Das heißt, die Werbung geht nur an die Leute, wo sie auch Sinn macht. Und das ist zielgerichtet. Richtig, und das ist erstmal prinzipiell ja nichts Schlechtes, weil ja. Das kommt einem selber ja auch zugute. Ich kann mich entsinnen, dass ich vor Jahren, bevor es Internet gab, so als Teenager, mir bewusst Werbung bestellt habe, weil ich gesagt habe, ich finde es cool, wenn ich wirklich damit informiert werde, was mich interessiert. Ne? Und jetzt ist es so, durch diese Cookie-Consent hat man das Gefühl, dass es falsch ist, Profile anzulegen. Und ich finde, das kann halt jeder für sich selber entscheiden, weil der Unterschied ist nachher nicht, dass ihr weniger Werbung bekommt, sondern dass ihr eben keine andere Werbung. Personalisierte Werbung bekommt. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, wir haben gleich eine Zwangspause hier verordnet. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Aber also was René mal als Beispiel, also wenn wir kennen es ja, ne? Wir suchen nach irgendwas bei Google, gehen dann auf eine andere Seite und kriegen dann plötzlich Werbung für solche Produkte angezeigt. Das ist halt dann genau so ein Fall, der aufgrund von Cookies realisiert wird. Hattet ihr noch nicht angedeutet, aber es gibt ja jetzt eine Änderung davon. Warte, bevor wir zu der Änderung kommen. Ja, gerne. Möchte ich nur noch mal kurz den Umfang, also was dahinter steckt. Also wie gesagt, ja. Es ist möglich, eure Person, ob ihr es glaubt oder nicht, relativ genau zu beschreiben. Und ich habe mir mal so ein Cookie-Consent habe ich mal aufgeklappt, da war es für eine App, also das ist nicht nur bei Webseiten so, sondern auch bei Apps so. Mhm. Und da sind, was Marc vorhin schon kurz beschrieben hat, immer Zwecke angegeben, also aus Werbegründen zum Beispiel, und dann steht da, wie viele Anbieter. Und ich habe hier in diesem Cookie-Consent, das bestand aus 5, 6, 7, 8 Gruppen, und in der einen Gruppe waren 122 Partner, in der nächsten Gruppe waren es auch 122 Partner, dann waren es 90 Partner, dann waren es 70 Partner, und in diesem Cookie-Consent war das, was du gesagt hast, was so ein Riesending dann ist, da war jeder einzelne Partner aufgeführt, also das ist dann schon die mega fairste Geschichte von Cookie-Consent, die es gibt, wenn es so detailliert aufgeschlüsselt ist, nur es macht einfach keinen Sinn, weil du sitzt ja Tage. Kannst ja alle wegklicken. Ja. Ganz ehrlich, da sind Unternehmen. Ja, also wenn du kannst ja alle wegklicken, das ist das Einfachste, aber wenn du sagst, du möchtest Leute aussuchen, sagt euch irgendwas BitDance, dann App-Topic. Das ist so ein bisschen wie mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, ja, bei Verträgen. Das liest sich doch in der Regel auch keiner durch. Aber eigentlich müsste man es mal machen. Und jetzt in dem Fall, den René beschreibt, müsste man eigentlich sich nicht nur raussuchen, wer da alles in der Liste drinsteht, sondern eigentlich müsste man jede einzelne Firma auch mal googeln, um zu wissen, wer überhaupt dahinter steht und was sie mit meinen Daten machen. Ja, und die Sache ist die, das ist überhaupt nichts Neues. Bevor es DSGVO gab, war das Standard und es hat keinen Mensch gejuckt. Ja. Natürlich ist es so, dass sich das immer weiterentwickelt und immer krassere Ausmaße annimmt. Und der nächste Punkt ist ja, dieses auf Akzeptieren klicken. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Gefühle. Sagen, ja. Klickt ihr auf alle Akzeptieren? Nein. meistens nur notwendige Cookies zulassen. Ich klicke auf alle akzeptieren, weil das ist auch ein psychologischer Trick. Es gibt ja in der User-Interface-Blase gibt es ja die sogenannte Primäraktion. Das ist immer die Aktion, die gezielt ausgeführt werden soll vom Anwender. Die ist natürlich auch stark gestaltet. Ihr erkennt das daran, die Buttons sind immer sehr farbenfroh und heben sich von der Seite ab. Und diese Cookie-Consents sind so gebaut, dass dieses alles akzeptieren oder manchmal steht auch nur akzeptieren drauf, dass dieser Button sehr präsent ist und man, wir leben in einer schnellen Zeit, wenn so ein Ding hochkommt, ich will es weghaben, dann klicke ich auf akzeptieren und fertig. Das nächste ist, wenn du sagst, ich will es aber nicht akzeptieren, klickst du meist auf Einstellungen, aber selbst da wird getrickst, dieser Button ist meist zurückgestellt, der springt nicht so ins Auge, manchmal heißt der auch ganz seltsam, dass man denkt, ah, da klicke ich lieber nicht drauf, da steht dann irgendwas von ablehnen oder so und dann denkt man sich, ja, das klingt so negativ, da nee, weiß ich nicht. Und selbst wenn du in dieser Maske bist, ist dann nicht etwa der Speicherbutton der, der sich als Primäraktion bemerkbar macht, sondern es ist wieder der Alles-Akzeptieren-Button und es gibt dir Brief und Siegel, der Großteil der Menschheit wird, selbst wenn er in die Einstellung geht, versehentlich auf den Alles-Akzeptieren-Button klicken, weil er natürlich gelernt hat, dass der Speicherbutton oder diese Hauptaktion, die man erwartet, immer die hervorgehobene ist. Also da wird schon mit sämtlichen Tricks gekämpft. Ich habe aber gehört aus Werberkreisen, dass dieses Akzeptieren, dass das rückläufig ist. Das heißt, immer weniger Leute klicken diesen Akzeptieren-Button und machen es eher so, wie ihr beschreibt, sagen, nee, nur die notwendigen und essentiellen Cookies. Das bedeutet aber auch, dass Google die Fälle davon schwimmen, weil Google kann plötzlich nicht mehr zu den Werbetreibenden sagen, hey, ich spreche eure Zielgruppe genau an, sondern die sagen, ja, die Zielgruppen werden immer kleiner, weil die Leute immer unsichtbarer werden. Das heißt, Google muss jetzt zu irgendwelchen Tricks greifen und die können wir dann kurz nach der Pause angehen, würde ich sagen. Ja. Genau. Stimmt ihr zu, dass wir jetzt eine kleine Pause machen oder lehnt ihr ab? Alles akzeptieren. Gut, dann kommen jetzt die Kontaktmöglichkeiten für euch und wir sind gleich wieder da. Irgendwas ist auch immer, der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Da sind wir wieder. Stefan hatte vorgeschlagen, dass wir ein reales Weltbeispiel mal einbringen, wo nämlich niemand darüber diskutiert, wie wir mit unseren persönlichen Daten umgehen. Stefan, präsentiere uns Payback zum Beispiel oder Karte. Du hast ja schon mal hier auch deine Lidl Plus App oder alles mögliche, also so eine Beispiele halt, ne? Wo man eigentlich selbstverständlich im Alltag die Sachen nutzt, aber letztendlich steckt da ja auch Ähnliches dahinter. Ja, jetzt weiß Lidl zum Beispiel, dass ich dreimal in der Woche Gurken kaufe. Richtig, und macht dir Angebote für Gurken. Richtig, und natürlich jetzt könnte man, jetzt kommt ja die kritische Sache an dem Thema, sie könnten das natürlich auch zur Gewinnmaximierung nutzen. Weil natürlich ist ein Unternehmen nicht dafür da, uns jetzt erstmal nur gut gesonnen zu sein, sondern ein Unternehmen muss seine Mitarbeiter und im schlimmsten Fall seine Aktionäre bezahlen. Das heißt, es muss gewinnorientiert arbeiten und es muss eben auch in jeder Form versuchen, die Wünsche und die Bedürfnisse seiner Kunden schnell zu erkennen, um darauf strategisch reagieren zu können. Das geht nur ums liebe Geld. Genau. Ja. So, und jetzt kommt der Punkt. Der ist auf der mega technisch. Deswegen nur ganz kurz. Google, habe ich ja gerade die These in den Raum gestellt, schwimmen die Fälle davon, weil immer mehr Leute auf nicht akzeptieren klicken im Cookie-Consent. Aber Max? Da werde ich sofort mal einwerfen. Google schwimmen die Fälle davon, ist natürlich maßlos übertrieben. Das heißt einfach nur, dass sie ihren Gewinn, was sie um ein paar Prozent irgendwie, dass der einbricht, aber trotzdem machen die immer noch Mörderumsätze und die Qualität der Daten, die sie daraus kriegen, ist immer noch unübertroffen. Also, aber richtig, wir haben eine Entwicklung in die falsche Richtung. Ne? Es geht ja um Gewinnmaximierung, nicht um Gewinn erhalten. Das heißt, sie werden dem zwangsläufig entgegenwirken. Und jetzt hat Google eine Methode gefunden, eine etwas fragwürdige Methode. Ihr werdet davon nicht viel mitkriegen. Und zwar bietet Google gerade allen Webseitenbetreibern eine technische Lösung im Rahmen dieses Cookie-Konsens an, dass man, obwohl der Nutzer auf Ablehnen klickt, dass er also nicht getrackt werden möchte, dass Google trotzdem Daten bekommt. Aktuell ist es so, wenn das alles sauber eingerichtet ist auf einer Webseite, könnt ihr voll darauf vertrauen, dass wenn ihr sagt, will ich nicht, dann wird nichts über euch weitergegeben an niemanden. Aber das befriedigt natürlich Google nicht, weil Google braucht diese Daten. Je mehr Daten sie haben, desto mehr können sie eben werbetreibenden Dinge anbieten. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit gefunden, diese Vorgabe zu umgehen. Es wird nämlich kein Cookie mehr gespeichert, sondern es wird im Hintergrund, sag mal so, wenn ich das Wort Ping in den Mund nehme, dann glaube ich, kann man sich darunter auch nicht technisch etwas vorstellen. Da wird eine kurze Information gesendet, die angeblich rechtskonform sein soll, aber wenn man es genau betrachtet, überhaupt nicht ist. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, es ist, da sind wir nämlich bei dem Punkt mit personenbezogenen Daten. Zu viel technisches Hintergrundwissen müssen wir euch jetzt mitgeben. Wenn ihr eine Anfrage im Internet stellt, ihr tut das immer mit einer IP-Adresse. Das ist wie so eine temporäre Telefonnummer, weil ihr sagt ja, ihr ruft ins Internet, ich möchte gern die Hamster-Webseite sehen. Und dann, ich bin übrigens Nummer 12345. Dann wird die Seite rausgesucht und dann wird die an Nummer 12345 eure IP-Adresse geschickt und euch angezeigt. So ist das ungefähr. Und jetzt kommt der Grund, warum das ein personenbezogenes Datum ist. Es ist rein theoretisch möglich, zum Provider zu gehen und zu sagen, sag mal bitte, wir hatten am Montag um 17.83 Uhr die IP-Adresse XYZ gehabt. Und dann kann ein Anschluss benannt werden, ein Telefonanschluss. Und das ist das, wo sich die Techniker mit den Rechtsschaffenden, mit den Rechtsleuten streiten. Weil natürlich ist das noch nicht der Hinweis auf eine Person, aber es wird wie ein Personendatum, personenbezogenes Datum behandelt und deswegen ist das nicht zulässt, ja. Und deswegen ist es nicht erlaubt, diese IP-Adresse ohne mein Einverständnis an andere weiterzugeben. Und deswegen ist diese Ping-Sache auch sehr fragwürdig, weil das läuft über die IP-Adresse und nur der Webseitenbetreiber darf eure IP-Adresse wissen, weil die muss er ja wissen, um euch Daten zu liefern. Niemand anders darf diese IP-Adresse wissen. Kein Google, kein Facebook. Es sei denn, ihr geht auf die Facebook-Seite, es sei denn, ihr geht auf die Google-Seite. Punkt, aus, Ende. Die Keksdose ist damit geschlossen. Eine Frage habe ich. Jetzt hast du natürlich oder ihr immer von diesem Google-Consent gesprochen. Gibt es denn außer Google noch andere? Weil das klingt natürlich so jetzt hier, oh, Google und so. Es ist ja falsch. Dieses Consent ist ja ein Tool. Ja. Das ist ja ein Programm, was diese Zustimmung steuert. Und das ist natürlich nicht von Google. Genau. Die Anbieter sind andere. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache. Jeder Webseitenbetreiber muss heute zusätzlich in die Tasche greifen, um ein sogenanntes Consent anzubieten. Ihr werdet euch wundern, dass wir das auf unserer Seite nicht haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir keine Daten irgendwo weitergeben. Genau. Das sagen wir jetzt nicht so, damit ihr uns geil findet, sondern das ist halt wirklich so. Ja. Deswegen, ich werde auch oft gefragt, wie sieht es denn bei euch aus, so mit Seitenbesuchen, pipapo, ne? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ist auch scheißegal. Genau. Ja, ist wirklich so. Also wenn du sowas wissen willst, brauchst du so ein Cookie-Consent und so ein Cookie-Consent kostet heute in Deutschland ungefähr, je nachdem, wie viele Seiten du Abrufe hast. Also wenn du ganz, ganz winzig bist, kriegst du es umsonst, aber ansonsten zahlst du mindestens 50 Euro im Monat. Das ist eine Dienstleistung, die man einkauft und dann für seine Seite zur Verfügung stellen. Und wenn du einen Shop hast, dann bist du schon mal zwangsläufig daran gebunden, weil du den Erfolg deines Shops ja tracken musst. Und dann, es ist teuer geworden, eine Internetseite zu betreiben. Das ist günstiger, Webspeicher im Internet zu haben, als dann so ein Cookie-Consent sich drauf zu ballern. Tja. Genau. Ja. Wir werden sehen. Aber ich kann mich entsinnen, Stefan, wir haben ja damals miterlebt die Diskussion über das sogenannte Stoppschild im Internet. Ja, halt, stopp. Und da habe ich immer gedacht, was für ein Quatsch, ich will eine Website angucken und dann kommt erst so ein Stoppschild hoch, wo drauf steht, Achtung, wenn Sie diese Seite betreten, pipapo. Ja, ja. Hallo, Stoppschild. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge. Da fällt mir immer das Beispiel mit dem aus Österreich an. Die österreichischen Videotexte, da steht dann auf Seite 100 immer, wenn Sie über 18 sind, dann gehen Sie bitte zur Startseite 101. Ja, so funktioniert das. Marc, was hältst du denn von persönlicher oder personalisierter Werbung, prinzipiell? Siehst du lieber Werbung für Stützstrümpfe? Ein zweischneidiges Schwert. Nein. Ich will hier nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Personalisierte Werbung, das wird mir so verkauft, so nach dem Motto, oh, pass mal auf, mein Kleiner, Werbung kriegst du in jedem Fall. Aber wenn du Werbung auf jeden Fall kriegst, möchtest du dann nicht lieber personalisierte Werbung haben, also etwas, womit du was anfangen kannst? Und ich sage, nein. Warum soll ich entweder mit der rechten oder mit der linken Hand mir irgendwie den Arsch abwischen, wenn ich doch auch Tor 3 nehmen kann und sagen kann, dahinter ist eine wunderbare Rolle Klopapier und damit mache ich mir den Hintern sauber. Will sagen, nein, ich werde nicht sagen, ob ich die eine oder die andere Werbung haben möchte, sondern ich möchte die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte überhaupt keine Werbung haben. Ja, aber diese Option steht doch gar nicht zur Wahl. Genau, das passt ja den Werbern doch nicht. Doch, die muss aber zur Wahl stehen. Aber das hat ja und mit dafür steht ja auch die DSGVO. Also eigentlich, ich finde dieses Cookie-Consent, also diese ganze Thematik mit diesem Akzeptieren-Banner da, die wird völlig falsch interpretiert, weil man denkt ja, wenn dieses Ding hochkommt, oh, hier ist gerade irgendwas im Gange und als kritischer Mensch muss ich sagen, nein, will ich nicht. Alle dumm klicken auf Akzeptieren, aber als kritischer Mensch sage ich erstmal, nein, will ich nicht. Die Wahrheit ist doch, auf diesem Banner müsste stehen, ist es für Sie okay, dass wir ein Profil von Ihnen erzeugen, um Ihnen Werbung einzuspielen, die für Sie interessant sein könnte? Ja, das ist doch Quatsch. Da muss er auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte keine Werbung haben. Punkt. Ja, dann gehst du nicht auf die Webseite. Dann, das haben wir doch. Diese Keine-Werbung-Geschichte haben wir doch heute auch. Du musst bei den großen Medienhäusern, ne, ich weiß jetzt nicht, Spiegel, Morgenpost, keine Ahnung, wie sie alle heißen, kommt doch heutzutage ein Banner hoch, da steht, du kannst jetzt Geld bezahlen oder du akzeptierst einfach alle Cookies. Das heißt, da gehst du doch den Deal auch schon ein, dass du sagst, komm hier, nimm meine Daten, dann kann ich mir das kostenlos angucken. Und das ist doch legitim. Die müssen davon irgendwas leben. Nee, das ist nicht legitim. Das ist nur, also ja, natürlich, aus deren Sicht ist es legitim. Aus meiner Sicht ist das Blödsinn. Genau. Also das ist ja ein Beispiel mit den Abos, die du dann abschließen musst, damit du das sehen kannst. Aber es gibt mittlerweile auch Webseiten, die dann Inhalte liefern, wo die sagen, hey, du musst den Cookies zustimmen, sonst zeigen wir dir die Seite hier nicht. Das gibt es okay. Ja auch schon mittlerweile. Ist doch okay, ist doch Hausrecht. Ja, also bei RTL kannst du doch auch nicht ohne Werbung gucken. Wenn du den RTL einschaltest, musst du mit Werbung gucken. Oder du gehst zu den RTL Plus, bezahlst im Monat Geld. Genau. Und dann kannst du den RTL ohne Werbung gucken. Selbes Beispiel. Ja. Marc? Find ich sehr, sehr kritisch zu betrachten. Das erinnert mich nämlich an den Fall, wenn ich ein Auto ausleihen möchte, ich möchte ein Auto mieten, dann bin ich gezwungen, dort meinen Personalausweis vorzuzeigen. Ja, und dann kopieren sie sich da irgendwie Daten raus etc. Das steht aber im Widerspruch zum Personalausweisgesetz, wonach niemand außer offiziellen Stellen berechtigt ist, diese Daten bei dir einzusehen. Klar, die müssen dich irgendwie authentifizieren, das verstehe ich schon, ja. Aber dass ich da was aus der Hand gebe, das ist eigentlich so nicht vorgesehen an der Stelle. Anderes Beispiel, wenn du eine Zeitung lesen willst, dann musst du die kaufen, oder? Du kannst nicht einfach in den Laden gehen und sagen, die will ich so lesen. Geben Sie mir jetzt die Zeitung, also Sie haben kein Recht, hier Geld von mir zu verlangen. Ja, aber sie legen die Zeitung aus und teasern sie damit und geben mir die Möglichkeit, da reinzublättern. Und im Prinzip kann ich das machen. Das wird eben auf Kulanzbasis gemacht. Und das ist eben ein Geschäftsmodell. Okay, nehmen wir anderes Beispiel. Du hast ein Geschäft und verkaufst Lebensmittel. Da kannst du verlangen, dass die dir Leute Geld geben, oder? Oder nehmen wir einen Club. Du hast einen Club und die Leute, die reinkommen, die sollen bezahlen. Da kannst du auch nicht an der Tür stehen und sagen, was soll denn der Scheiß hier? Ich möchte hier ohne bezahlen rein. Ja, natürlich. Man kann sich das alles konstruieren, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Die Frage ist immer, was ich brauche, um die Leute dazu zu bringen, meine Waren zu erwerben. Bin ich gezwungen, ihnen quasi so etwas wie einen Teaser, einen Vorgeschmack zu bieten? wie bei Zeitschriften zum Beispiel, bei Lebensmittelhändlern gibt es auch den einen oder anderen, wo du sagst, oh ja, hier habt ihr eine fette, frische Auslage und so, kann ich mal eine von den Weintrauben probieren? Werden die wenigsten sagen, verpiss dich, du Schnorrer, sondern die meisten werden sagen, ja, natürlich, koste mal, dann wirst du sehen, wie geil unsere Weintrauben sind und dann wirst du eine doppelte kaufen. So Clubs arbeiten nach einem anderen Prinzip, ist eben die andere Seite der Medaille. Rein, fünf das Minuten, eine Geschäft kann so funktionieren, das andere so. Das wäre natürlich herzallerliebst. Übrigens, es gibt da quasi so etwas wie eine Grauzone oder etwas dazwischen tatsächlich. Und zwar sowas wie Schwimmbäder. Was? Beim Schwimmbad, da kannst du von außen, also jetzt so Hallenbäder, da gehst du von außen an die Scheibe. Jetzt kommen wir zum Markt. Nicht mit Fernglas, aber du gehst an die Scheibe und holst dir dort Appetit, ja, nicht für leicht bekleidete Menschen, sondern für die Wasser. Atmosphäre, die dort herrscht. Und du denkst dir so, boah, schön, dass ich das von außen jetzt mal gesehen habe. Da kriege ich richtig Lust, mal selber reinzugehen. Also prinzipiell bin ich der Meinung, wenn ich eine Leistung erbringe, dann kann ich auch bestimmen, was ich dafür haben will. Und andersrum, wenn ich der Meinung bin, dass ich für eine Leistung nicht bezahlen will, dann kann ich sagen, weißt du was, bleib doch auf deinem Scheiß sitzen. Nein, es geht nicht darum, ob eine Leistung bezahlt wird, sondern die Frage ist, wie ich mein Marketing mache. Und die Tatsache, dass ich jemandem erlaube, vorher in die Zeitschrift mal reinzugucken, das ist Marketing. Ja, aber ganz ehrlich, das Marketing, was im Internet läuft, ist ja sowieso ein bisschen schräg, weil diesen Teaser, den gibt es ja, von dem du erzählst. Dieser Teaser ist meist die Headline, der mit Clickbaiting durchseucht ist. Ja. Und also, dass es da alles ein bisschen schräg läuft. Ja. Also, ich sag mal so, teilweise hat das einen bitteren Beigeschmack, dieses ganze Thema. Aber ja, ein Geschmäckle. Ich finde, es wichtig ist zu verstehen, bei diesen Cookie-Banners, eigentlich steht da nur ganz groß der Satz, ist es für dich okay, dass wir versuchen, dich zu verstehen, was dich interessiert, dass wir das mit unseren Partnern teilen, weil damit du dann, wenn du auf eine andere Webseite gehst, weil genau das ist, was passiert. Du gehst auf eine Webseite, klickst da irgendwas rum, gehst auf eine andere Webseite und kriegst plötzlich Werbung über das, was dich möglicherweise auf der einen Seite interessiert hat. Genau. Das ist, was passiert. Und das kann man okay finden und dafür ist die DSGVO da. Die DSGVO sagt, hey, du bist der Herr deiner Daten, wir stärken dir den Rücken und wir werden Regeln schaffen, dass deine Daten in deiner Hand sind. Du kannst bei jedem Unternehmen, was Daten über dich hat, kannst du einen Brief schreiben oder eine E-Mail und kannst sagen, so, ich habe gerade diesen Podcast gehört, die müssen innerhalb von 30 Tagen, müssten die dir sagen, was die über dich wissen und unter Umständen, woher sie es wissen und nach neuesten Regeln müssen sie sogar nachweisen, wann du ihnen erlaubt hast, diese Daten zu speichern. Dann komme ich nochmal zurück zu deiner Frage an mich, wie ich denn zu personalisierter Werbung stehe. Lass mich damit in Ruhe, ich möchte gerne unpersonalisierte Werbung haben, wenn ich offensichtlich nicht in der Lage bin, das abzustellen. Und genau auf dem Level müsste die Diskussion ja sein. Ja. Ne? Was möchtest du? Ja. Und nochmal ein Hinweis, das Problem ist, dass dieser Kasten, der da hochploppt, der erzählt einem diese ganze Geschichte ja nicht. Da ist eine Riesendiskussion für jeden Einzelnen von uns im Hintergrund im Gange, wo Leute versuchen, genau unsere Interessen zu schützen. Und der Slogan, unter dem dieses ganze DSGVO-Thema läuft, ist Privacy by Default. Das heißt, die Privatsphäre ist der Standardfall. Webseitenbetreiber sind angehalten, oder das ist einfach die Grundvoraussetzung oder die Regel, an die sie halten müssen, dass du einwilligen musst. Ja. Früher gab es ja auch diesen Trick, dass du automatisch und du musstest sagen, will ich nicht, und das ist nicht erlaubt. Dasselbe Thema ist bei E-Mails, wenn du Newsletter bestellst, da könnte man sagen, was für eine Scheiße mit diesem doppelten, dreifachen E-Mails, die ich da bekomme. Ich habe doch gesagt, ich will das abonnieren. Nein, du musst es ganz bewusst bestätigen, damit kein Schindluder getrieben wird. Und trotzdem werden Leute immer wieder Mittel und Wege finden, dich von dieser Mission abzulenken. Ja. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, weil... Es ist ein Wettrüsten. Genau, richtig. Der eine rüstet auf, der andere rüstet nach. Und ich hasse Kriminelle. Nur um Kohle. Das ist die ganze Mission. Muss man sich, darüber muss man sich eben klar sein. Deine Persönlichkeit, also wir reden ja nicht davon, dass die wissen, du bist der Stefan und du wohnst da und da, sondern es geht darum, du bist ein Mann, der sich möglicherweise für die Themen interessiert. Genau. Ey, ihr da drüben, ich habe hier jemanden, der interessiert sich für euren Krempel, gib mir mal ein bisschen Geld, dann genau. Wir werden wir den Banner auch einspielen. Ne? Genau. Darum geht es ja nur. Ja. René kriegt ab sofort nur noch Werbung für Lesebrillen und Stefan kriegt absolut ab sofort nur noch Werbung für Büstenhalter. Aber das betrifft ja nicht nur Werbung, sondern das ist ja auf der Content-Ebene auch schon so. Ne? Wer von euch hier diese Google-Homepage hat oder diese Google News benutzt, das bespielt euch mit Sachen. Das ist genau dasselbe Ding. Da ist überhaupt nichts anderes. Ihr kriegt personalisierten Content basierend auf dem, was euch interessieren könnte. Genau. Und was entsteht durch so ein Konstrukt? Da entstehen Blasen. Ja, furchtbar. Und das kann natürlich auch ein negativer Fall sein. Das heißt, irgendwann denkst du, dein Internet besteht nur aus den Dingen, die du gut findest. Du bekommst gar nicht andere Sachen zu sehen. Du kriegst vielleicht gar nicht mit, dass außerhalb deiner Blase genau ganz andere Diskussionen laufen. Und jetzt könnte man sagen, ist das bei Werbung schlecht oder ist es bei Werbung gut? Ist es vielleicht blöd, dass ich gar nicht mitkriege, dass es vielleicht nur andere Sachen gibt, die mich interessieren, nur weil ich sie mir nie angeguckt habe? Müsst ihr alles selber entscheiden. Ja, die Werbung ist ja nur die Spitze des Eisbären, die da aus dem Wasser ragt. Weil die Algorithmen, die da für die Werbung angewendet werden, die werden natürlich auch, finden natürlich auch Anwendung in den sozialen Medien, allen voran bei YouTube. YouTube weiß, was ich mir für Videos angucke und spielt mir dann ähnlichen Content in meine Timeline, also schlägt mir bestimmte Inhalte vor. Und das ist dann die Sache, das ist der Punkt, wo es mit der Blase dann wirklich ganz akut wird. Viel genau das, was du meintest. Man denkt nachher, das Internet ist übersichtlich. Ist euch zum Beispiel mal aufgefallen, dass dieses Internet auch in anderen Ländern stattfindet, aber wir kriegen davon gar nichts mit? Was? Habt ihr jemals im Leben eine französische Webseite gesehen? Oder eine koreanische? Oder eine italienische? Oder eine spanische? Ich noch nicht. Ich kann nicht? In meinen. Was machst du denn den ganzen Tag? Ich kann auf Konzernwebseiten die Sprachen verstellen, ja. Aber ich kriege nicht die Webseiten aus anderen Ländern angezeigt. Da gibt es ja schon nationale oder Sprachblasen. Ne? Aber nur mal so zur Info: Wenn ihr zum Beispiel im Ausland mit einem fremden Webbrowser ins Internet geht, ihr werdet ein völlig anderes Internet sehen. Ihr werdet euch sowas von wundern, was es für ein Internet gibt. Ja. Naja. Ja, das ist das Internet. Das ist groß, das ist sehr grau. Spannend. Ja. Und da steckt viel mehr hinter, als ihr glaubt. Und in der nächsten Folge erklären wir euch, was in einem Auto alles steckt. Genau. Ja, Moment, wir fangen ein bisschen früher an. In der nächsten Folge lernen wir das B. Heißt es nämlich nur A. Sehr gut. Ja, also falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja. Gehört. Und vielleicht abschließend noch das Datum genannt, 6. März, da soll es dann die neue Regelung geben. Ihr werdet nichts merken. Ihr werdet davon wirklich nichts merken. Aber es wird jeden, der eine Webseite hat, auf den Kopf stellen. Ja. Weil, also ich könnte mich darüber auslassen. Ich kämpfe mit diesem Thema jetzt schon seit ein paar Wochen oder es beschäftigt mich seit ein paar Wochen. Und Google macht da auch so sein Ding und ist da schon meines Erachtens sehr manipulativ unterwegs. Für euch ändert sich aber definitiv nichts. Ja, das ist der Big Player im Internet, Google. So ist es. Gut, haben wir das auch. War ja kurz und knapp, fand ich. Na gut. mal gucken, vielleicht legen wir da demnächst nochmal nach. Mal schauen. Was fehlt noch in einer guten Podcast-Folge vom Berlin-Podcast? Das Witzbattle. Ja, und genauso euphorisch wie Marc gerade ist, geht's weiter. Daher könnt ihr euch schon mal von Marcs Witzen nicht viel versprechen. Na, wartet mal ab, ihr Lumpen. Ich glaube auch. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Witzbattle. Ich habe heute einen Flachwitz. Nein. Ich möchte auch spoilern. Ich habe heute ein paar Datenschutzwitze. DSGVO-Witze. Dann Dann spoilere ich auch. Ich habe heute lustige Witze. Premiere. Folge 132, das Witzbattle. Und Marc ist wieder die Nummer 1 und startet hier. Jetzt. In diesem Moment. Runde 1. Nirgendwo Fußball. Wegen Corona alle Spiele abgesagt. Nischt. Hab mich also heute mal stattdessen mit meiner Frau unterhalten. Scheint ganz nett zu sein. Ja, es gibt jetzt bald eine neue Verkehrsregel. Aus Datenschutzgründen wird nicht mehr geblinkt. Muss ja nicht jeder wissen, wo man hin will. Sehr gut. Sehr gut. Ne? Ja, schon mal für euch für später. Eine Glatze ist natürlich eine sehr ausgefallene Frisur. Boy. Why. Hallo Therapiegruppe, mein Name ist Klaus und ich bin hier, weil ich hoffe, dass man mir endlich mal richtig zuhört und mich vielleicht auch mal versteht. Herzlich willkommen, Jürgen. Im Wartezimmer. Ansage, ne? Durchsage hier durch. Leider dürfen wir Sie aus Datenschutzgründen nicht namentlich aufrufen. Wer ist der Herr mit dem Syphilis? Syphilis heißt es natürlich. Ja, Syphilis. Falls ihr es noch nicht wusstet, auch im Osten trägt man Westen. Der Mann spielt mit Worten. Runde 3. Schöne Wohnung. Oh, danke. Ihre? Nee, Deutscher. Ich war noch nie in Irland. Nein, ich meine die Wohnung. Nee, die war auch noch nie in Irland. Kennen Sie einen guten DSGVO-Berater? Ja. Können Sie mir seine E-Mail-Adresse geben? Nein. Genau. Alles nur Opfer bei mir auf Arbeit. Claudia, 37, Unfallchirurgin. Wie wär's jetzt mit einem etwas längeren Klassiker? Ach Gott. Ja, lange Witze waren immer lustig. Die nächsten 5 Minuten gehören Marc. Bonusrunde. Jetzt müsst ihr aber wirklich aufmerksam zuhören. Also in einem Zugabteil sitzen 4 Personen. Das ist zum einen ein Unternehmer, dann ein Angestellter dieses Unternehmens, auf der anderen Seite eine ältere und eine junge, recht hübsche Dame sitzen den beiden Herren also gegenüber. Also der Unternehmer, sein Angestellter, eine ältere Dame und eine hübsche junge Frau. So, jetzt fährt der Zug in einen Tunnel. Das Licht funktioniert nicht, es ist plötzlich stockfinster. Genau, man hört ein Schmatzen, einen Knall einer schallenden Ohrfeige. Als der Zug den Tunnel wieder verlässt, denkt die Alte, einer der Männer hat der jungen Frau neben mir wohl einen Kuss gegeben und sie hat ihm eine geknallt. Die junge Dame denkt, einer der Männer wollte mir wohl einen Kuss geben, hat aber wohl die Alte erwischt und die hat ihm eine geknallt. Der Unternehmer denkt sich, ja, mein Angestellter, der hat wohl die junge Frau geküsst und die hat aus Versehen jetzt sich an mir gerecht. Und der Angestellte denkt, wenn wir wieder in den Tunnel fahren, dann knall ich dem Chef noch eine. Sehr gut. Sehr gut, ja. So, bin ich schon wieder dran? Na klar. Okay, gestern Nacht im Club hat mich eine junge, hübsche Dame angesprochen und wollte meine Telefonnummer haben. Und da habe ich sie gefragt, ob sie die Daten auch datenschutzkonform speichert oder weitergeben würde und welche Single-Opt-Out-Möglichkeiten ich habe, wenn ich keine WhatsApp-Nachricht mehr von ihr haben möchte. Sie hat sich umgedreht und ist gegangen. Schade. So weit. Aber dann kann ich. Ja. wenn du eine Freundin beruhigst, die gerade ihre Tage hat, hast du die Sache dann geregelt? Das ist so unfassbar schlecht. Boah, das ist nicht mein Humor. 2 Schulkameraden, die konnten sich schon während der Schulzeit nicht leiden, treffen sich nach Jahren, nach Jahrzehnten zufällig auf einem Bahnhof. Der eine von beiden ist inzwischen General geworden, hochdekoriert, der andere ein Bischof. Der Bischof geht zum General, also sie erkennen sich gegenseitig, aber niemand sagt etwas. Und der Bischof, der eine von beiden, geht also zu dem anderen, zu dem General und fragt, entschuldigen Sie, Herr Bahnhofsvorsteher, von welchem Gleis fährt denn wohl der nächste Zug nach Rom? Der General schaut den Bischof erstaunt an und fragt, was denn, gnädige Frau, in Ihrem Zustand wollen Sie noch eine so weite Reise machen? jetzt darf ich schmunzeln werden. Schlagzeile. Datenschutzexperten fassungslos. Großes gelbes Buch mit Namen, Telefonnummern und Adressen aufgetaucht. Und mal ernst, das ist kein Witz. Das gab es wirklich. Das gab es wirklich für die Jugend unter euch. Das gab es wirklich. Ja. Die Telefonbücher in den Telefonzellen. Mhm. Da kam jeder ran. Ich sag's dir. Gott, früher war doch alles besser. Ja. Ich sag's dir das. Gut, dann machen wir nochmal einen Abschluss-Gag hier. Welchen nehme ich denn? Ach komm, hier. Ach, dieses tolle Gefühl, neben seinem Schwarm aufzuwachen, sagt Wilfried, 58, vom Beruf Imker. Imker. Ja. Mit Ansage. Das war's. Wunderbar. Ja. Das war's. René, das war's, Jungs. Wir haben einen Spruch. Du darfst gerne noch eine Weisheit des Tages zum Besten geben. Ansonsten würde ich da auch gerne noch was einstreuen. Aber wie wir machen heute mal eine Doppelweisheit. Ach, als erstes kommt meine. Okay. Ja. Und ich würde, einfach damit sie wirkt, um 2 Sekunden Schweigen bitten, nachdem ich sie ausgesprochen habe. Und dann euch da draußen denkt, kurz. Jetzt, ey, nur mach. Was denn? Ja, soll auf, bitte. Entschuldige, dass ich manchmal ein bisschen zu deep bin. Also, dann jetzt die Weisheit des Tages. Erst die Taten eines Menschen zeigen, was die Worte wirklich wert waren. Dankeschön. Okay, es folgt Weisheit Nummer 2. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Danke. Kannst du für die 10.000 Leute, denen es jetzt genauso geht wie mir, das mal erklären? Du kennst schon noch den Spruch, ins kalte Wasser springen? Ach so, und du sagst, das wird nicht wärmer, wenn man nicht springt. Das ist eine Weisheit, die auf einer Redewendung oder Redensart aufbaut. So ist das. Ja. Jetzt finde ich sie die gut. Die jeder kennt. Bevor wir hier noch alle Hörer verlieren, wollten wir uns verabschieden für heute. Die restlichen. Ich hab's gleich geschafft. Die restlichen Hörer. Das war Folge 132. Danke an Marc. Du wach werden. Danke an René, unseren Datenschutzbeauftragten. Und danke an Stefan. Oh, vielen Dank. Wir freuen uns. Und den dritten im Bunde wollen wir gar nicht nennen, weil der will aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt werden. Richtig, die Stoppuhr. Wir freuen uns in 2 Wochen auf euch zu einer neuen Ausgabe. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Meine Aufnahme läuft. Meine Aufnahme läuft auch. Ah, jetzt ist die Aufnahme auch gestartet. Alles klar. Wenn ihr irgendwie alte Technik habt, so Tablets oder Laptops, bevor ihr die wegschmeißt. Weil, was würdest du denn damit machen, Stefan? Ich würde gucken, ob man die noch nutzen kann. Zum Beispiel als Musik-Tablet oder Abspielgerät beim Volleyball. Ich habe ja ein Medium. Das würde ich dann mal nutzen. Ich habe einen eigenen Podcast und in dem würde ich dann einfach mal einen Aufruf starten, ob jemand für dich ein Tablet oder ein Laptop hat. Oh ja, was machen wir heute im Podcast? Ist doch schon platziert. Ist doch schon platziert. Ja, nur glaubst du würdest von uns beiden was Besseres kriegen als von unseren Hörern? Kennst du uns aber schlecht. Nicht. Das ist mir schon klar. Und zwar, ich habe es Marc schon erzählt in der Podcast-Sendung, in der du nicht dabei warst, wo wir ohne dich aufgezeichnet haben. Hä, wann habe ich denn das Marc erzählt? Ja, weiß ich auch nicht. Eine Redaktionssitzung. Ach ja, das war eine Redaktionssitzung. Ich merke da mal gar keinen Unterschied zwischen Redaktionssitzung und Podcast. Gab doch gar das ist keine. Für mich immer. Nee, auf jeden Fall, pass auf, Stefan, ich hatte neulich einen Traum. Ja. Und zwar hatte ich geträumt, dass wir beide so, wir waren deutlich jünger und wir waren so auf WG-Party-mäßig irgendwie. Ich weiß nicht, ob es unsere WG war. Mhm. Auf jeden Fall war so eine Party in Gang und da waren halt auch schon so Mädels im Spiel, die so klar zu machen waren und da hatte jeder schon so Ambitionen und da sagst du zu mir so, ey René, sag mal, hast du Kondome? Und da habe ich gesagt, nee. Und da hast du gesagt, okay, meinst du, man kann eins auch zweimal benutzen? War es jetzt schon das Witzbattle? Nee, das war tatsächlich mein Traum gewesen und das hat sich so real angefühlt. Meine einzige Überlegung war, warum hast du ein gebrauchtes Kondom dabei? Was, da habe ich mehrere Fragen. Warum träumst du von mir? Ey, wir waren so voll die beiden So, ja, so wie wir sie im echten Leben sind. Naja, aber die Kondome sind doch vorher eh getestet von der Stiftung Warentest. Ihr wart nicht ganz dicke, ihr wart ganz, ganz ficke, wart ihr. Genau, wir waren so dicke, Stefan, ja. Da passte nicht mal ein Mark dazwischen. Richtig. Gut, so, jetzt habe ich es dir erzählt. Was ist das wieder für ein Niveau jetzt hier, Leute? Today is Wednesday. February. Heute ist der Februar der 21. 21. Du Mädels irgendwas hier. Immer. Ihr Pussys, seid ihr jetzt soweit, oder was? Oui. Tech-Podcast. Pinkelpause. Hier. Pinkelpause. Ja, macht das. Pinkelpause. Also, wenn ihr diesen Podcast hören wollt, dann klickt jetzt auf Akzeptieren. Nur notwendige Moderatoren zulassen. Sehr gut. Was? Nur notwendige Moderatoren zulassen? Ja. Naja, nur notwendige Cookies. Oh, meine Leitung, ey, die geht heute einmal im Kreis. Ey, ich merke das schon. Es ist schon spät, René, und wir sind alle früh auf G standen. Jetzt müssen wir erstmal die Tonspur stoppen und exportieren. Dann drücke ich jetzt auf Stopp. Und tschüss.